Ich frage dich, haben wir mal das traditionelle Bayernfest zu Höpperdam? Passt du auch am Service? Man nee, es sind an der Küche bei der Spül. Hoffentlich haben wir ein bisschen Glück mit dem Wetter. Ja, das wäre gut, da geht viel mehr getrunken. Was geht dann eigentlich sonntags mittags alles geworden? Man essen am Zelt, Familienfest an Musik, an Orwes den großen Abschlussball. Majo dann, Prost!